Da ergriff sie zu Recht der Schrei, und so machten wir sie zu Abschaum. Weg darum mit dem ungerechten Volk.